Fels des Heils geöffnet mir, wird mich ewig erhalten dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite heilige Flut mir das Heil sein, das frei macht von der Sünde, Schuld und Macht. Dem, was dein Gesetz spricht, kann mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel. Tilt das doch nicht meine Schuld, Herr, mir hilft nur deine Hand. Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß, so kleid mich doch, hilflos, ach, erbarm dich noch. Unrein Herr, flieh ich zu dir, wasche mich, sonst sterb ich hier. Jetzt, da ich noch leben licht, wenn mein Augen Tode bricht, wenn durchs Fenster Tag ich geh, wenn ich vor dem Richter steh,